Ihr werdet euch noch wundern, wenn Deutschland pleite ist. Wo ist denn unser Geld hin? Oh Mann, was für ein Mist! Oh ho! Oh. Oh ha! Oh yeah! Und zahlen brav an jene, die den Hals nicht kriegen voll. Uns melken, pressen, plündern, so wie steht im Protokoll. Oh ho! Oh ha! Oh yeah! Für Zins und Zinseszinsen halten sie die Hände auf. Pressen für ihr bisschen Geld das Zehnfache heraus. Von 66 wird diese Welt regiert. 66, leihen uns Geld, weil's uns pressiert. Ja, 66, mit dem Banksystem uns plagen. An 66 zahlen wir hunderte Milliarden. Wenn ich das Fernsehen anschalte und mich unterhalten will, seh ich nur Guido Knob und den Umerziehungsmüll. Oh ho, oh ho, oh ha, oh ha, oh yeah. Oh Mann, was für ein Unglück, doch der böse Deutsche ist. Doch jeden Tag seit Jahren man von seinem Teller frisst. Oh ho, oh ho, oh ha, oh ha, oh yeah. Wenn unsere Regierung nicht mehr deren Füße küsst, von Jaffa Apfelsinen man dann wohl halt leben müsst. 66 singen History ist toll, drüber quatschen, labern, stänkern, macht schnell die Kassen voll. Ja, 66, die lachen sich halt tot. 66 sitzen alle im selben Boot. Es gibt auf dieser Erde manch seltsame Geschichte von auserwählten Knaben und dem jüngsten Gericht. Oh ho, oh ho, oh ha, oh ha, oh yeah, oh yeah. Ha. So teuflische Pläne, die angeblich gar nicht wahr. Nur wer eins und eins zusammenzählt, dem wird plötzlich alles klar. Oh ho, oh ho, oh ha, oh ha, oh yeah. Oh yeah. Und so mancher in der Loge dienet den hohen Herrn, die uns als Same stimmt wie wahre Freiheit Ton verwehren. Denn 66 bestimmt, was Wahrheit ist. 66 lenken jeden Journalist. Ja, 66 an der einen Welt hier bauen. 66 schenkt man niemals sein Vertrauen. Und so könnte ich noch singen, Stunden, ach, was tagelang, von der großen Volksverarschung und dem großen Brudermann. Oh ho, oh ho, oh ha, oh ha, oh yeah, oh yeah. Ha. Doch wer wird mich hier verstehen und meinen Hilfeschrei am Agendon bis im Kommen mit großer Tyrannei? Oh ho. Erst alle Menschen gleich sind mit dem Mikrochip im Hirn. Geklont und gleichgeschaltet dienen alle diesen Herren. Denn 66 sind die Herren, die